Die Eröffnungsfeier der Fotoausstellung zum 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas gab es am 20. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang. Daran nahmen Cha Dong-hae, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas sowie die Arbeiter teil. Am Ausstellungsort hingen die Fotos über die Führungsverdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Ausgestellt waren auch die Fotos über den Kampf der Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas und der Arbeiter, die unter der Leitung der Partei die revolutionären Chroniken mit Wunder und Heldentaten krönten.